Dabei hat eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung durch Befragungen festgestellt, dass Arbeitslosigkeitserfahrung keinen Einfluss auf das Wahlverhalten hat. Menschen, die arbeitslos sind oder mal waren, wählen statistisch nicht häufiger die AfD als andere. In dieser Erkenntnis steckt etwas, das sehr wichtig ist, wenn man die Arbeitslosen verstehen will. Sie sind kein einheitliches Milieu. Arbeitslos ist die alleinerziehende Krankenschwester, die nicht in ihren Job zurück kann, bis ihr Kind einen Kita-Platz hat. Arbeitslos ist die Abiturientin, die nicht weiß, was sie studieren soll und deshalb ein Jahr lang mit dem Geld ihrer Eltern um die Welt reist. Arbeitslos sind Menschen, die früher einmal wohlhabend waren und dann krank geworden sind. Arbeitslose sind Konservative und Anarchisten, Homophobe und Transpersonen, Kinder von guten und von schlechten Eltern.